vieles gelernt, was ein Großstadtjunge nicht mehr vergisst. Wer seine Angst ohne Zögern immer selber bekämpft, das sieht weiter, weiter, weiter, weiter. Gib niemals auf, gib niemals auf, biet deine Stirn mit ganzer Kraft. Hat er Boxen gelernt von dem Mädchen am Fluss, kennt ihn jeder. Er hat im Kampf seine Schatten besiegt, da spürt er noch heute manche Narbe.